letzten Beitrag aus unserer Reihe Comedy und Crime Connection. Im Namen der Freiheit. Hörspiel von Giles Cooper. Aus dem Englischen von Marianne de Barde und Hubert von Bechtolsheim. Regie Oswald Döbke. Alles fertig? Fertig. Fertig, Mr. Lister. Wiederhole, Shale. Wenn der Zug einfährt? Wenn der Zug einfährt, tust du es. Und ihr? Wir bleiben stehen, Wein und ich. Um? Um dir Deckung zu geben. Rückzug durch die Sperre, wo steht, kein Ausgang. Da kommt der Zug. Ich sehe Sanderson nicht mehr. Neben der jungen Frau mit dem weißen Mantel ganz vorne am Bahnsteig. Piccadilly Westbound. Piccadilly Westbound. Mann unterm Zug! Mann unterm Zug! Alles okay? Nicht ganz. Hat doch geklappt. Bin gesehen worden. Von wem? Von der jungen Frau in dem hellen Mantel. Sie hat sich umgedreht und hat mich gesehen. Sie ist schon weg. Wohin? Zum Ausgang. Oder zur Polizei. Wir folgen ihr. Los. Mal sehen, wohin sie geht. Und wenn sie zur Polizei... Dann greifen wir ein. Vielleicht nach Hause. Dann folgen wir nach Hause. Und stellen Sie. Ja, es ist ja schließlich kein bachantischer Abend, zu dem du mit sollst, mein Engel. Ein Geschäftsessen. Ich weiß, Liebling. Im letzten Moment absagen, das... Ja, das ist peinlich. Aber ich kann nicht. Wenn man einen Mann hat sterben sehen, wie ich vorhin... Nein, ich kann einfach nicht. Also davon, dass du hier sitzt und brütest, wird er nicht wieder lebendig. Gescheiter, du widmest dich dem geräucherten Lachs in der Silkthrower's Hall. Außerdem, was kannst du dafür, wenn jemand einen Unfall hat? Ja, das ist ja das Schreckliche. Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war. Selbstmord? Also... Nein. Ich glaube, es war Mord. Also jetzt mach einen Punkt. Doch. Ich habe eine Hand in seinem Rücken gesehen. In dem Moment, als er fiel. Und hinter ihm stand ein Mann, der mich kurz ansah, aber dann gleich in der Menge verschwand. Der eine Gasse bildete und ihn unter Beifall passieren ließ, was? Niemand hat doch begriffen, was geschehen war. Außer dir, oder wie? Ich muss die ganze Zeit daran denken. Aber heraus damit kommst du erst, nachdem du gemerkt hast, dass ich nicht nachgebe. Oh, das ist gemein. Ja, ich lasse mich nur nicht gern erpressen. Gordon! Und wenn du es genau wissen willst, ich rufe jetzt die Polizei an. Was? Du bist verrückt! Wieso verrückt? Wenn du einen Mord beobachtet hast, musst du es melden. Aber mit Sicherheit kann ich es ja gar nicht behaupten. Ach, nur mir gegenüber, oder wie? Polizei? Ja, heute Abend hat sich ein Unfall ereignet. U-Bahn. Piccadilly Line. Ich... Wie? Ach so, ja. Vollister ist mein Name. Vollister. Vollister? Ja. Hat also die Polizei angerufen? Ja, im Schlafzimmer ist ein Nebenapparat. Ich habe mitgehört. Dann nichts wie rein ins Haus. Langsam. Die Luke ist breit genug. Ja, sogar für Shale. Also. Besser, du gehst jetzt. Wenn die Polizei erst da war, fühlst du dich womöglich verpflichtet zu bleiben. Ich habe vor, zu bleiben. Nicht nötig, ich rede schon mit Ihnen. Oh, verzeihen Sie bitte, mein Mann muss nicht ganz bei Trost sein. Ich habe gar nichts gesehen. Sehr witzig. Also, ne, komm doch mit, Ann. Was, nachdem du gerade die Polizei angerufen hast? Die warten wir ab und dann gehen wir. Das wird doch viel zu spät. Wir sollen doch schon um halb bei den Aldridges sein, oder? Dann lassen wir eben den Drink bei Ihnen aus und fahren gleich zur Silkthrower's Hall. Ich rufe Aldridge an und sage ihm Bescheid. Geh hinauf und zieh dich rasch um. Hallo? Sie, Vollister. Aldridge hier. Können Sie möglichst bald kommen? Ich wollte schon anrufen. Wir haben leider eine kleine Panne hier. Sag, ich bin krank. Anne hat vorhin ein böses Erlebnis gehabt und ist sehr mitgenommen. Ja, wann kann ich Sie erwarten? Tja, ich wollte... Ja, nämlich Spiegel von der AKW ist da aus Hamburg. Ich habe ihn mitgebracht, ne, und ich wollte Sie bitten, sich um ihn zu kümmern. Ja, gut, ich komme. Er geht. Ohne Sie? Die Pflicht ruft. Tja, na denn. Wie lange dauert euer Dinner? So bis 10:30, schätze ich. Dann bist du gegen 11 wieder da? Es sei denn, der Mensch aus Hamburg will noch dringend in einen Nachtclub. Mhm. Wenn du mich anrufst, kann ich ja eventuell dazustoßen. Nur, dass ich jetzt gesagt habe, du seist außer Gefecht. Also dann nicht. Unterhalte dich gut. Frommer Wunsch. Gehen wir runter? Noch nicht. Sie ist allein und noch nicht, habe ich gesagt. Sie macht Musik, umso besser. Eben. Dann hört sie uns nicht auf der Treppe. Also los, wartet. Nanu? Nochmal Ihr Mann? Polizei. Latimer ist mein Name. Mrs. Vollister? Ja. Ihr Mann hat uns angerufen. Ja, er ist leider nicht da. Ist nicht da? Er musste zu einem Essen. Zu einem Geschäftsessen, wissen Sie? Eigentlich wollte er ja absagen, aber sein Chef ließ nicht locker. Ah. Na und gegen höchsten Befehl ist nichts zu machen, oder? Hm. Aber er hat für mich angerufen. Die Sache ist mir passiert, sozusagen. Jetzt sagt sie es ihm. Sagt ihm was? Psst, sonst kann ich nichts hören. Schleich dich runter, Major Wayne. Eiskalt, oder? Wir müssen wissen, woran wir sind. Los, gib ihm Deckung, Shale. Er stand neben mir auf dem Bahnsteig. Ein kleiner Mann. Und als der Bus kam... Der Bus? Ja, nein, der Zug natürlich. Als der Zug kam, stürzte er irgendwie so vornüber. Und als er fiel, ja, da sah ich die Hand eines Mannes in seinem Rücken. Die Hand eines Mannes? Ja. Können Sie diesen Mann beschreiben? Ja, doch. Ja, er war dunkelhaarig. Größe? Normal. Augen? Ja, natürlich. Farbe? Achso, ja, das kann ich nicht sagen. Und was haben Sie getan? Ich habe geschrien. Und der Mann? War nicht mehr da. Ich meine, er war im selben Augenblick verschwunden und alle Leute haben geschrien. Ich weiß auch nicht. Plötzlich war ich im Aufzug. Sieh mal einer an. Ja. Ja, nein, ich weiß, da ist kein Aufzug. Ich meine ja auch die Treppe, die Rolltreppe. Und unternommen haben Sie nichts? Ja, ich wollte nur nach Hause. Ich wollte nach Hause. Ja, es war wirklich ein höchst unangenehmes Erlebnis. Es hat mich sehr mitgenommen. Man ist ja auf so etwas, ist man ja wirklich nicht gefasst. Er geht. Jetzt. Los, warte, bis sie wieder Musik macht. Und wenn nicht? Jetzt. Genau mein Fall. Wer sind Sie? Klasse Nummer. Was wollen Sie? Wir kennen uns. Nein! Ich bin der Mann, der Sanderson getötet hat. Und ich war auch dabei. Und ich. Ja, wir haben Sie davon laufen sehen. Und sind Ihnen gefolgt. Was wollen Sie? Sie auch töten? Nein. Doch, Mr. Lister, doch. Nicht ohne Verfahren. Soll das ein Scherz sein? Dann ist es ein sehr schlechter... Verlassen Sie mein Haus und ich rufe die Polizei! Halten Sie fest, mein... Nein! Es reicht. Lass sie los. Setzen Sie sich. Mach die Musik aus, Shale. Keineswegs ein Scherz, wie Sie sehen. Nein, wir sind hier, um Sie zu töten. So wahr uns Gott helfe. Vorausgesetzt, wir befinden Sie für schuldig. Was heißt schuldig? Wieso schuldig? Was habe ich denn getan? Sollen wir die Anklage vorbringen? Vielleicht erklären wir es kurz die Umstände. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht. Ja, erkläre. Ich hör's zu gern. Darf ich? Hab alles im Kopf. Nicht du, Mr. Lister. Eifersucht, nackter Neid, Shale. Weil du ein Holzkopf bist und mit deinem Maul nichts kannst als fressen. Lüge! Ruhe! Kein Streit. Wir sind eine Armee. Wir drei. Eine reguläre Armee. Mit allem drum und dran. Parademarsch zu Trommeln und Pfeifen, Flaggenehrung, Angriff bei Dämmerung. Parademarsch weiß ich nur einen. Am Freiheitstag. Am Tag der Freiheit unseres Landes sind wir zu Trommeln und Pfeifen marschiert. Ja, von welchem Land? Als es noch euch gehörte, nanntet ihr es das Schutzgebiet. Schutz. Von wegen Schutz vor uns selbst. Und vor Hungersnot und Pest und den Franzosen. Aber wir kämpften für die Freiheit und bei Gott, wir haben sie erkämpft. Einer von euren Generälen beglückwünschte uns. Kam an und schüttelte uns die Hand. Respekt, Respekt, sagte er. Damals waren wir mehr, natürlich. Ein paar hundert. Ob schon nicht mehr so viele wie am Tag unseres Schwurs. 2000 damals. Und 17. Aber viele mussten dran glauben. Wurden gehängt oder erschossen. Von euch! Beziehungsweise uns. Die Verräter, ja. Nevis zum Beispiel. Nevis? Das ist ein anderes Kapitel. Ein paar sind auch ersoffen. Jawohl, 10 Stück. In der Nacht, in der wir das Hotel hochgehen ließen und sie uns mit Panzerwagen in den Fluss trieben. Die Nacht, in der ich die Krankenschwester umlegte, richtig. Eine Verbrecherbande also. Was? Eine Mörderbande! Nein, eine Armee! Woher soll sie es besser wissen? Wein! Wir schossen auf euch. Von hinten, wenn ihr bewaffnet wart. Von vorn, wenn nicht. Wir warfen Handgranaten von den Dächern in eure Kamine. Wir legten Plastikbomben in eure Autos. Wir haben getötet und getötet. 7 Jahre lang. Und gewonnen. Jawohl. Und gewonnen. Und sind mitmarschiert bei der großen Parade. Reich dekoriert. Aber. Wie ich dieses Wort hasse, Mrs. Forrester. Aber das Bindewort zum Kompromiss. Ich bin ganz Ihrer Ansicht, wie es immer so schön heißt. Ganz und gar. Aber. Und schon wissen Sie, dass sich nichts ändern wird. Nichts. Dass ihnen alles, wofür sie gekämpft haben, aus den Händen gleitet. Dass alle Toten verraten werden durch dieses eine Wort. Die Toten verraten kommt nicht in Frage bei mir. Kompromiss. Das ist eine Krankheit. Eine Krankheit, die ihr uns mitgebracht habt. Wie die Syphilis. Gab's vorher nicht bei uns. Und noch was verdanken wir euch. Sei nicht zu fair, Shale. Das irritiert mich. Medizin gibt es sowieso nur eine. Den Tod. Nein! Na, meinen Sie, Nein. Wir hätten irgendetwas erreicht, ohne zu töten? Wir nicht. Ausgeschlossen. Niemals. Wir waren schwach und ihr wart stark. Nur haben wir zuerst getötet und nicht aufgehört zu töten, bis wir frei waren. Und dann fing alles wieder von vorne an. Ganz deiner Ansicht. Wir haben für die Gleichheit gekämpft, aber... Und für Recht und Gerechtigkeit, aber... Aber wir brauchen das Geld leider für unsere Mätressen. Ja, wenn Sie das wenigstens ehrlich gesagt hätten. Tja, da haben Sie die Wurzel des Übels. Niemand, der aber sagt, sagt je die wahren Gründe für sein Aber. Er nennt einen guten, er nennt einen hervorragenden Grund. Nur nicht den wahren. Der wahre ist immer und bei allen die eigene Trägheit, die eigene Stumpfheit oder die eigene Tasche. Immer der, die das eigene. Und deswegen haben wir nicht nachgegeben. Deswegen haben wir all die Jahre gekämpft. Als aber dann wieder die Kompromisse ausbrachen, was blieb uns übrig, als weiter zu kämpfen? Wir töteten den Gesundheitsminister. Ich. Wein legte den Oppositionsführer um. Und den Parlamentspräsidenten. Bis es ihnen zu bunt wurde und sie uns eines Nachts hopp nahmen. Die Schwierigkeit, natürlich, war nur, was machen sie mit uns? Wir waren Helden der Nation. Denkmäler hatten sie uns errichtet. Feiertage nach uns benannt. Meiner war der Empire. Tot wären wir zu Märtyrern geworden und doppelt gefährlich. Also, was glauben Sie, worauf Sie verfielen? Na? Wie Sie das Problem gelöst haben? Na wie? Mit einem Kompromiss. Bravo! Na ja, ist ja kein Kunststück. Mit einem Kompromiss, jawohl. Nicht durch Erschießen. Sie haben uns 100.000 Pfund in die Taschen gestopft. Die wir von der Imperial Bank kassiert hatten. Wir. Ein halbes Jahr zuvor, weil Kampf und Freiheit nicht billig ist und die Mittel erschöpft waren. Und dann setzten sie uns in ein Flugzeug und schoben uns ab in die Schweiz. Hat mir sehr gut gefallen, die Schweiz. Ja, weil du sowieso nichts zu sagen hast und deinen Mund nur zum Fressen benutzt. Sehr schön, die Berge, die hohen mit Schnee obendrauf. Aber die Sprache, die Schweizer Sprache. Wir haben kein Wort verstanden. Kein Wort mit jemand reden können. Uns wie Fremde gefühlt. Also haben wir uns hierher abgesetzt. Doch, die haben mir sehr gefallen, die Berge, die hohen mit Schnee obendrauf. Ließen uns hier nieder, reiche Männer. Bloß liegt es uns nicht, müßig zu gehen. Wir haben es versucht, uns alle Mühe gegeben, Geschmack dran zu finden. Aber wir gingen uns nur auf die Nerven gegenseitig. Stimmt's oder nicht, Chill? Ascot ist nicht unser Pflaster. Und noch weniger Wimbledon. Ich wollte ja wieder in die Schweiz. Quengelte den ganzen Tag herum, der, und fing zu saufen an. Schließlich kehrten wir zu unserem Handwerk zurück. Dem einzigen, das wir beherrschen. Töten. Wer rastet, rostet. War noch gleich wieder in Form. Das Leben hat wieder sowas wie Sinn. Schon das erste Unternehmen lief wie am Schnürchen. Der Taxifahrer in Lewisham. Glanzleistung. Unübertroffen. Nein, nein, Scheel, das würde ich nicht sagen. Nur vergoldet in deiner Erinnerung, weil es das erste Unternehmen war. Das erste hier, will er sagen. Nicht wirklich das erste. Und vor allem nicht das letzte. Eins pro Monat ist die Quote. Das glauben Sie nicht, weh? Das ist doch Gerede. Das ist doch alles Gerede. Nichts als Gerede. Sanderson auch, hä? Sie waren doch dabei. Sie haben doch gesehen, was ihm passiert ist. Aber warum? Er war ein Feind. Der kleine Mann. Wessen Feind sollte er wohl gewesen sein? Sein eigener. Dreimal bin ich ihm morgens begegnet, als er zur Arbeit ging. Jedes Mal sagte ich, guten Morgen. Aber am dritten Tag, als er mich sah, ging er auf die andere Straßenseite hinüber. An einem Sonntagvormittag wollte ich ihn besuchen, klopfte an die Haustür, läutete. Aber meinen Sie, er hätte aufgemacht? Der nicht. Sanderson nicht. Er spähte nur zum Fenster hinaus, sah mich, verzog sich nach hinten und ließ sich nicht mehr blicken, bis ich wegging. Und ich habe ihm einmal meine Abendzeitung angeboten, aber er tat, als wäre ich Luft. Er war ein kalter Mensch. Ja. Und kalte Menschen sind gefährlich. Und gehören kalt gemacht. Nicht wein! Aber jetzt verstehen Sie. Nein. Wir haben uns Sanderson ausgesucht. Er aß gerade eine Rosinenschnecke in einem Café. Ich sagte gleich, der ist richtig. Und dann spürten wir ihm nach und recht hatte ich. Also, gestellt, Verfahren eröffnet, Prozess, Urteil und boing. So. Und jetzt zu Ihnen, Mrs. Follister. Was habe ich denn getan? Sie haben sich der Denunziation schuldig gemacht. Paragraph 12 der Statuten der Organisation der Armee der Nationalen Befreiung. Der Gerichtshof ist hiermit gebildet. Die Verhandlung ist eröffnet. Ich bin der Vorsitzende, Major Wein, der Vertreter der Anklage. Shale, du übernimmst die Bewachung der Gefangenen. Wohl, Sir. Die Angeklagte steht während der Verhandlung. Aufstehen. Nein. Los, auf. So. Die Anklage, Major Wein. Im Namen der Freiheit. Am 14.8. des Jahres 10 war die Angeklagte Augenzeuge der rechtmäßigen Hinrichtung des Volksfeindes Reginald Sanderson. Nach Hause zurückgekehrt, nahm sie Verbindung mit der Polizei auf und gab einem Kriminalbeamten eine Beschreibung des Generals Lister, der das Urteil vollstreckt hatte. Bestätigt und bezeugt von Major Wein von der OANB, der Organisation der Armee der Nationalen Befreiung. Das Gericht befindet die Angeklagte für schuldig im Sinne der Anklage. Sie wird im Namen der Freiheit verurteilt zum Tod durch Erschießen. Jetzt können Sie etwas sagen. Hören Sie auf. Bitte, bitte hören Sie auf damit. Nichts zu sagen? Ja, was denn? Was soll ich denn sagen? Na, das ist doch Ihr Prozess, nicht unsere. Das war doch kein Prozess. Ich meine, selbst wenn das alles ernst zu nehmen wäre, ich meine, wenn Sie wirklich das Recht hätten, mich zu Rechenschaft. Ach, Sie erkennen uns nicht an. Wir sind Luft für Sie, hä? Nein, ich... Na, dann können wir Sie auch zur Rechenschaft ziehen. Und dies ist ein Militärgerichtshof des Volkes. Wollen Sie Einspruch gegen das Urteil erheben? Ja, ja. Allerdings, ich will... Er hat gesagt, ja. Er hat gesagt, ich hätte Verbindung mit der Polizei aufgenommen. Ich. Aber das stimmt nicht. Das war mein Mann. Dreckige, reaktionäre, ausländische Spionin. Sollen wir uns die verdammten Lügen dieser Verbrecherin anhören, dieser... Nicht! Was denn? Leise. Wenn ich nicht brülle, hörst du auf sie und lässt dich korrumpieren. Schließt einen Kompromiss. Ich? Kaum. Weiter. Also... Mein Mann hat bei der Polizei angerufen. Widerlegt das, Major Wein. Könnte aber stimmen. Mann und Frau sind vor dem Gesetz eine Person. Mann und Frau sind vor dem Gesetz eine Person. Infolgedessen hat die Frage, wer anrief, keinerlei rechtliche Bedeutung. Das Gericht lehnt den Einspruch der Angeklagten ab. Urteil wird bestätigt. Aber das können Sie nicht. Das können Sie doch nicht tun. Doch. Jetzt, Mr. Lister. Moment. Wein, sieh aus dem Fenster. Aber vorsichtig. Wir sind auch jedes Mal entkommen. Die Polizei hat keinen Anhaltspunkt. Doch, doch, und sie wird sie kriegen. Sie hat vollkommen recht. Versucht nur, ihren Kopf zu retten. Ja, schon, aber trotzdem. Warum haben Sie uns bisher nie gekriegt? Weil wir schlau genug angefangen haben. Nein, weil es nach Ihren Begriffen Verbrechen ohne Motive waren. Verbrechen, das waren keine Verbrechen. Nach Ihren Begriffen. Aber diesmal liegt der Fall anders. Diesmal haben wir einen Grund. Deswegen lieben wir Sie so. Leben? Weil es mit ihr wieder ist wie in alten Zeiten, klar und eindeutig. Ihr Leben oder unseres, wie früher. Da wird einem wieder warm ums Herz. Ich hab schon gedacht, du sagst, wir lassen sie. Kaum, oder? Aber ich sage, sie wird nicht erschossen. Das muss ein Unglücksfall werden. Ich bin doch eingeteilt. Nein. Du hast gesagt, dass ich sie erschießen darf. Und jetzt sage ich nein. Lass das Gefummel mit dem Schießeisen, Schädel. Er hat recht. Tja, kleiner Vollstreckungsaufschub, Lady. Möchten Sie irgendwas? Tee? Jawohl. Trinken wir alle eine Tasse Tee. Da ist auch... Ja? Nichts. Oh doch, und ich weiß auch was. Alkohol. Da, im Schrank. Stimmt's? Sehen wir mal nach. Jawohl. Hat sich gedacht, vielleicht betrinken Sie sich und werden unvorsichtig. Aber im nächsten Moment hat sie sich gedacht, Sie sind schon nüchtern, schlimm genug. Und nun auch noch besoffen. Mein Gott. Kein Grund zur Sorge, Madame. Wir sind eine disziplinierte Truppe. Ein Vergehen während eines Unternehmens und wir kommen vor Gericht, wie Sie. Eben. Wir schonen uns auch gegenseitig nicht. Erzähl ihr von Nevis. Nevis. Ja. Nevis gehörte zu uns. Er war unser Chef. Nicht nur. Mein Bruder. Er lernte ein Mädchen kennen und quatschte. Sagte er unser Versteck. Ich habe ihn liquidiert, vor einem Monat. Shale macht Tee. Okay. Aber Sie dürfen sich Alkohol ruhig genehmigen, Lady. Ich gieße Ihnen was ein, ja? Und ich würde sagen... Setzen Sie sich doch bequemer, solange noch Zeit ist. Hier, kommen Sie aufs Sofa. Hände weg! Lass sie weinen! Wollt ja nur behilflich sein. Was sage ich? Das war ja gewissermaßen fällig. Ohnmächtig? Kein Wunder, oder? Fass mir dann, wir legen Sie aufs Sofa. Schwer ist sie nicht. So. Man sollte er den Gürtel aufmachen. Ja. Das Kleid aufknöpfen. Mhm. Vorsichtig. Ja. Du kennst die Strafe für das, was du jetzt denkst. Schon ein hartes Leben in der Armee. Wie? Sie ist gefährlich, die Frau. Sind sie alle. Aber sie hier besonders. An ihr ist etwas, das uns zerstören könnte. Wie du gesagt hast, sie oder wir? Nein, das meine ich nicht. Sie oder wir? Nein. Aber wie denkst du jetzt über die anderen Hinrichtungen? Die anderen? Ja. Na ja, vielleicht haben wir uns die Gründe manchmal ein bisschen mühsam zusammengesucht. Ja. Kommt mir so vor, als wären sie vielleicht manchmal ein bisschen dünn gewesen, die Gründe. Aber nur vielleicht, sage ich. Nicht, dass du denkst, ich bin ein Kompromissler. Es waren gute Gründe, erstklassige Gründe. Ich sag nur, vielleicht, vergleichsweise. Vergleichsweise, ja, genau das meine ich. Wenn wir gescheit wären, würden wir es hinter uns bringen, auf der Stelle. Sie kommt zu sich. Gib ihr was zu trinken. Sie sind kurz umgekippt. Hier, trinken Sie das. Runter damit. Schon besser? Ja? Ja, besser. Schon besser. Sie ist gleich wieder okay. Es ist gar nicht schlecht. Was machst du denn? Ich sehe mich um. Wir müssen zu einem Entschluss kommen. Über die praktische Durchführung? Ja. Unglücksfall oder Selbstmord, das ist die Alternative. Na, was ist überzeugender? Unglücksfall hat viel für sich, aber... Schell, nimm die MP! Was ist los, Schell? Oh, meine Hand. Was hast du denn gemacht? Kochendes Wasser. Lass mal sehen. Ja, er ist verbrüht. Braucht einen Verband. Ich hole etwas. Nein, sagen Sie, wo das Zeug ist. In einem Blechkasten. Los, Wein. Setz dich, Schell. Wie ist das denn passiert? Der Teekessel, der Griff war so heiß, ich konnte ihn nicht halten und in der anderen Hand die Teekanne und... Die Ambulanz. Gleich haben wir dich frisch gewickelt, Jill. Soll ich's machen? Nein, Sie bleiben dort sitzen. Er ist ein Erste-Hilfe-Ass, der Mr. Lister. Nimm's mit jeder Schwester auf. Salbe da? Ja, und einen Mulltupfer. Schere? Ja, da drüben in meinem Nico. Wein, geh mit ihr. Mr. Lister? Hat mal einem den Blinddarm rausgeschnitten. Ob Sie es glauben oder nicht, er hat... Wie hieß der noch? Jackson. Jawohl, Jackson. Diesen Jackson hielt mich als Geisel fest für einen von den unseren, den ihr geschnappt hattet, damit er nicht aufgeknöpft wird. Ja, also, und eines Nachts fängt dieser Jackson an, herumzukugeln und sich den Bauch zu halten und zu brüllen wie am Spieß. Und Mr. Lister, was tut er? Er bindet ihn auf den Tisch nach allen Regeln der Kunst, verpasst ihm eine Ladung Morphium, nimmt ein sauberes, scharfes Messer und schlitzt ihn auf. Schaurig verschlungenes Innenleben. Beinahe hätte ich die Gallenblase erwischt. Ja, nicht so bescheiden. Erstklassig hat er operiert. Und wir durften ihn pflegen nachher, den Jackson. Wie einen Säugling. Befehl, noch ein Löffelchen, noch ein Geschäftchen und noch und dies und das, bis er wieder bei Kräften war. Dann habt ihr unseren Mann aufgehängt und Mr. Lister hat Jackson die Kehle durchgeschnitten. Mit demselben Messer. Recht und Gerechtigkeit. Gut so, Shay? Sehr gut, danke. Und Gott sei Dank die linke Hand. Schießen kann ich noch. Bring den Verbandskasten wieder an seinen Platz. Jawohl. Kann ich eine rauchen? Nein, die Dame des Hauses raucht nicht. Zu riskant. Oh, nicht mal auf den Schreck hin. Da ist ein Glas mit irgendwas. Wodka. War für Sie gedacht, aber Sie wollte es nicht. Danke. Das ist schlimm, ja? Schlimm. Sehr schlimm. Einen Moment habe ich gedacht, ich kipp um. Ah, schon besser. Die Treppe ist sehr steil. Sie könnte ausrutschen, sich den Kopf einschlagen. Aber es ist schwierig, sie so auf den Kopf zu schlagen, dass sie mit Sicherheit tot ist und alles ganz natürlich aussieht. Dann denk du dir doch was aus. In der Küche ist doch ein Gasherd. Jawohl, das ist es. Sie verbrüht sich, schwer, schlimmer als Scheel, wird ohnmächtig, schlägt im Hinfall mit dem Kopf irgendwo auf, das Wasser löscht die Flamme, die Tür ist zu, das Fenster ist zu, das Gas strömt weiter. Na bitte. Aber es ist schwierig, sie so zu verbrühen, dass es natürlich aussieht. Und wir schlagen sie vorher bewusstlos. Nein, nein! Festhalten! Hab sie schon! Vorsicht, deine Hand, Scheel! Ihr sadistischen Schweine, ihr Perversen, ihr Menschen quälen und sich ein Vergnügen daraus machen! Tötet mich doch! Los! Bringt mich um! Sonst tue ich es selber! Vergnügen ist falsch, Lady. Davon abgesehen, dass jedermann gern tut, was er tut. Etwas wäre ja zu sagen. Und zwar? Die Vorbereitungen in ihrer Gegenwart zu treffen, ist nicht anständig. Grausam sogar. So grausam wie von ihr damals, als sie unsere Leute ihre fertig geschaufelten Gräber besichtigen ließ. Was soll ich getan haben? Er hat vollkommen recht. Es ist grausam. Ich bitte um Entschuldigung. Shale, du hältst bei ihr Wache. Wein, komm mit. Wir setzen die Diskussion in der Küche fort. Pass ja auf, Shale. Kein Alkohol mehr, verstanden? Und lass das Schießeisen nicht herumliegen. Jawohl. Was soll ich getan haben? Wir haben von den Hügeln aus zugesehen. Sie mussten ihre Gräber schaufeln, säuberlich in einer Reihe. Und ein fetter Offizier ließ sie auf dem Weg zum Galgenschuppen daran vorbei defilieren. Aber ich doch nicht. Erinnern Sie sich nicht? Es war ein schwarzer Wellblechschuppen. Nein, Scheel. Sie sind Scheel, nicht wahr? Ja. Ich war nicht dort. Doch. Ich nicht. Andere. Es gibt keine anderen. Es gibt uns und Sie. Und alle sind für Sie Feinde? Alle Menschen? Auf der Straße? In den Geschäften? Die Kinder? Tja, sonst könnten wir nicht töten. Aber wenn alle um Sie herum Feinde sind, wie leben Sie denn dann? Im Camp. In einem Zelt? Nein, im Zimmer, im großen Zimmer. Wo? Und wenn ich das sage, bin ich ein toter Mann. Nein. Oh doch, im nächsten Moment, Prozess und Hinrichtung. Dieser Lister ist wahnsinnig. Nein, sehr gescheit. Sind Sie dauernd zusammen? Nur nicht auf der Toilette. Verzeihung. Sonst immer. Kein Privatleben? Keine Mädchen? Nichts? Ein Leben wie Mönche, das kann ich mir nicht vorstellen. Nur jeden Donnerstag kommt eine Frau. Eine? Ja, es ist mal so. Das Zimmer ist groß und wir teilen es mit Decken ab. Heute ist Donnerstag. Ja, heute haben wir ein Unternehmen. Stattdessen? Pardon? Mein Gott, ein Mörder, der Pardon sagt. Na bitte sehr, nicht Mörder. Nein? Schön. Dann gehe ich jetzt hier zur Tür hinaus. Halt! Da sehen Sie, was Sie sind. Bin ich nicht. Lass mich los! Mörder! Das büßen Sie mir. Loslassen! Dir werde ich zeigen, was ich bin. Dir werde ich zeigen. Schön! Aufhört da! Ich wollte Sie nur... Du hattest den Befehl, eine Gefangene zu bewachen. Eine verurteilte Gefangene. Aber ich habe nicht. Was? Was Sie denken. Was dann? Hat sie dich ermutigt? Nein. So hat es auch nicht ausgesehen. Stell dich da hin. Und du, Wein, hierher. Prozess? Ja. Aber wenn schuldig herauskommt... Wollen wir Disziplin halten oder nicht? Sind wir Soldaten oder Wilde? Soldaten. Dann leg die Waffe ab und stell dich dahin. Die Anklage lautet auf... Das Ansehen der Organisation schädigendes Verhalten. Nein. Es ist eine ernste Sache. Was bleibt uns übrig? Aber ich hab gar nicht. Ruhe! Los, Wein. Gemäß § 5 und 7 der Statuten der OANB. Im Namen der Freiheit. Am 14.8. des Jahres 10 war dem Angeklagten eine weibliche Gefangene zur Bewachung übergeben worden. Schreie besagter weiblicher Gefangenen erregten die Aufmerksamkeit von Zeugen, welche beim Betreten des Raumes den Angeklagten und die Gefangene miteinander ringend vorfanden. Auf entsprechende Befragung erklärte der Angeklagte, dass die Gefangene ihn nicht ermutigt haben. Ja, aber ich... Ruhe! Ich kann's ja erklären. Dem Hinrichtungskommando kannst du es erklären, du Faschist, du Schwein. Bin ich nicht. Ich bin Scheel, ich bin dein Freund. Weiter! Bestätigt und bezeugt von Major Wein, ehemalig stellvertretender Kommandeur des 1. Bataillons der OANB. Das Gericht befindet den Angeklagten für schuldig im Sinne der Anklage. Der Angeklagte ist nicht schuldig und lässt sich nicht für schuldig befinden. Scheel! Ich habe zwar nur eine gesunde Hand, aber in der steckt immer noch mehr Dampf als in Vieren von euren. Lassen. Lassen. Scheel! Dann blieb oder ich schlage euch zu breit. Keine Bewegung! Das habt ihr davon. Hände hoch oder ich schieße! Gehen Sie zurück zur Wand und umdrehen. Sie auch. Nein. Sie auch. Umdrehen. Sofort. Nein. Mr. Lister. Schweigen Sie. Und Sie drehen sich um. Geben Sie die Maschinenpistole her. Die schießt? Ja, das tue ich. Nein. Doch. Sie wissen ja nicht, wie man das Ding entsichert. Doch, ich... Ja. Geben Sie mir die Waffe. Hier, Scheel, nimm sie. Jawohl, Sir. Nein, halt, du stehst in der Anklage. Gib sie Major Wein. Immer klug und umsichtig, Respekt. Die unterbrochene Verhandlung wird fortgesetzt. Ich muss verrückt gewesen sein, nicht bei Verstand. Ich entschuldige mich. Wir waren bis zur Urteilsverkündung gekommen. Tot. Sie haben ja keine Aussagen gehört. Doch, alle Einschläge. Ich habe ausgesagt. Falsch ausgesagt. Inwiefern? Ich habe ihn ermutigt. Und zwar wie? Indirekt. Was heißt indirekt? Ich habe ihn gefragt, ob er ein Mädchen hat. Hat es Ihnen gesagt? Ja. Alles? Über die Donnerstage, ja. Und? Ich habe gesagt, heute ist Donnerstag. Haben Sie gesagt? Ja. Und recht hat sie. Warum hat sie dann geschrien? Habe ich eben. Der dem Beschuldigten zur Last gelegte Punkt wird fallen gelassen und durch Anklage wegen unvorschriftsmäßiger Kleidung im Dienst ersetzt. Ich war nicht unvorschriftsmäßig gekleidet. Aber kurz davor. Ich betrachte diese Aussage als ein bösartiges Lügengespinst, mit dem die Angeklagte lediglich verhindern will, dass Recht und Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen. Er hat Ihnen alles gesagt? Ja. Wie wir leben? In einem großen Raum, ja. Und auch wo? Nein. Nein, nie im Leben, das würde ich doch nie sagen. Kreuz dir den Kopf, das. Ich glaube, du hast es ihr gesagt. Was hast du damit, Lady? Wo leben wir? In einem großen Raum, zu dritt. Darüber haben wir uns unterhalten. Und über die Donnerstag. Und Sie haben gemeint, der heutige Donnerstag müsste nicht ausfallen. Ja. Sie lügen. Das müssen Sie beweisen. Das werde ich auch. Wein, gehen wir noch einmal in die Küche. Shale, du bleibst hier. Zur Bewachung. Nein, nicht zur Bewachung. Heute ist Donnerstag. Was? Oh. Unser Mr. Lister. Weise wie Nebukadnezar. Ja, der hat gratis gefressen. Mit den Ochsen, ja. Also komm, Wein. Und das Schreien würde ich mir schenken, Mrs. Forrester. Ich glaube, Wein hat den Salomon gemeint. Ich muss mich ja sehr wundern über dich, Mr. Lister. Wieso? Das hätte ich nie gedacht, dass du sowas genehmigst. Bei einem Unternehmen? Ich habe mich verschätzt. In Bezug auf? Ja, ich hätte geschworen, sie gibt zu, dass es eine Lüge war. Falls es eine Lüge war. Na, was denn sonst? Sie und Shale ermutigt haben. Niemals. Warum nicht? Warum nicht? Was ist denn Shale auszusetzen? Sei doch nicht kind. Na, sag, ich will's wissen. Shale ist mein Kamerad. Mein Kamerad ist er auch. Meiner noch mehr. Los, legen wir sie um und verschwinden. Noch nicht. Noch nicht. Erst kommen wir noch dran. Möchtest du? Klar. Was stellst du dir vor? Der letzte Donnerstag war vor einer Woche. Ja? Wenn... Was? Wenn ich... Ja? Die anderen... Sagen sie es ihnen, wenn ich... Nein, nichts. Wenn es nichts zu sagen gibt. Gibt nichts, von mir aus. War auch nicht meine Idee, war die von Mr. Lister, um das Urteil gegen mich annullieren zu können. Im Ernst? Ja, sonst kann er nur den Vollzug um 24 Stunden, wie heißt das, suspendieren? Ja. Ah, aber er würde Ihnen doch nicht wirklich etwas antun? In einer Stunde wäre ich tot. Und ich will nicht tot sein in einer Stunde. Ja, aber dann kommen Sie doch. Na, gehen wir. Flüchten wir, schnell. Flüchten ist sinnlos für mich. Ja, wenn Sie sagen, was Sie wissen. Wem? Der Polizei, dem Gericht, wenn Sie den Kronzeugen machen. Den Kronzeugen? Ja, dann haben Sie nicht viel zu fürchten. Oh, ich verstehe. Ich bin froh, wenn Sie tot sind. Mr. Lister! Oh. Okay, Shale? Okay. Wir haben Tee gemacht. In der Küche steht eine Tasse für dich. Aber keine für Sie? Doch, die hier. Also, hau ab. Mit Zucker. Für Sie. In Ordnung? Ja. Da, nehmen Sie. Danke. Schon ein Kaliber, unser Shelby. Ein Kaliber? Naja, ein bisschen simpel. Ein bisschen primitiv. Da bin ich sozusagen Gemischter. Ich war Seemann auf einem Frachter. Bin ein paar Mal um die Welt gekommen. Ich habe Erfahrung. Mehr als Lister sogar. Nicht die Schule, wie er. Das nicht, aber... Es gibt ja auch die Schule des Lebens. Und was haben Sie da gelernt? Och, eine ganze Menge, kann man sagen. Mehr als Lister. Von Shale ganz zu schweigen, natürlich. Ja, den kann man ja auch nicht ganz zählen. Oh, ich sag ja, er ist primitiv. Ich meine... Was? Naja, Shale mit einer Frau. Naja, also Shale mit einer Frau, irgendeiner Frau. Ach, ganz egal, eben physisch, rein physisch, verstehen Sie, ja? Was denn? Verdammt, schon wieder ab der Hosenknopf. Oh. Letzte Woche erst neu eingenäht. Nadel und Faden da? Ich mach's Ihnen. Sie? Da drüben ist mein Nähkorb. Aber da geblieben, wenn ich bitten darf. Ich bleib schon. Ziehen Sie sie aus. Was? Ihre Hose. Ausziehen? Wenn ich Ihnen den Knopf annähen soll. Könnten Sie sich mal umdrehen, bitte? Ja. Wie gesagt, physische. Jawohl, rein physisch. Alles bei Scheel. Da geht's bei mir tiefer. Hier. Den Knopf, bitte. Jawohl, tiefer. Ich brauch mehr. Mehr Feinheit. Jawohl, mehr sowas wie hier. Eigentlich schade dann, mich zu töten. Nein? Sie meinen, wenn wir es nicht tun würden, dann könnte ich mal kommen? Naja, also ganz so nicht. Sie dürfen meinen Mann nicht vergessen. Und wenn wir ihn umbringen würden, dann wären Sie Witwe. Könnten sogar zu uns kommen. Jawohl, warum nicht? Donnerstags. Gar nicht so schlecht bei uns. Schöner großer Raum in einem von den alten Häusern an der Themse. Lupo Street. Kennen Sie? Pimlico. Ja, Pimlico. Aber nicht sagen, dass ich es Ihnen gesagt habe. Bestimmt nicht, nein? Nein. Wird mich den Kopf kosten. Ich sag's nicht. Fein. Haben Sie es hier? Ja, wirklich. Aber wissen Sie was? Der Schlager ist das da. Was? Der Transistor. Das ist meiner. Oh, bedienen Sie sich. Nein, nein, ich meine, ich habe den gleichen. Haargenau den gleichen. Haben sozusagen den gleichen Geschmack, wir zwei. Wie? Der Apparat gehört meinem Mann. Ah, oh. Naja, jedenfalls, ich habe genau den gleichen. Ich sag Ihnen was. Wie Sie da sitzen und nähen. Wissen Sie, an wen Sie mich erinnern? Nein. An meine Mutter. Jawohl. Eins steht fest. Seine Mutter vergisst ein Mann nie. Mr. Lister? Ja? Wann annullierst du mein Urteil? Wenn das Gericht wieder zusammentritt. Und wie wär's inzwischen mit suspendieren? Auch dazu muss das Gericht zusammentreten. Die Uhr läuft aber weiter. Dir passiert schon nichts. Aber wenn du es vergisst und die Stunde ist vorbei, dann müsst ihr mich umlegen. Ich vergesse es schon nicht. Oh. So lange braucht er sonst nie, der Wein, am Donnerstag. Hol ihn raus. Aber Mr. Lister... Das ist ein Befehl. Okay, Mr. Lister, aber... Ab, verschwinde, keine Manieren, wie? Holen sollst du ihn, habe ich gesagt. Er geht nicht, er zieht gerade die Hose an. Jetzt reicht's mir. Jetzt wird Schluss gemacht. Hey, hey, hey, hey. Leg sie um, Schädel. Los, schieß. Du hast gesagt, nicht durcherschießen. Komm da rein, schieß, sag ich. Und was ist mit Ihnen, Mr. Lister? Sie ist ein Luder. Was ist mit Ihnen? Jawohl, was ist mit Ihnen, Mr. Lister? Hm? Los, Schädel. Wir verziehen uns in die Küche. Schießen, sag ich. Und ich sag, was ist mit dir, Mr. Lister? Warum du nicht auch wie wir? Du hast den Befehl gegeben, heute ist Donnerstag. Für dich nicht? Also, war doch ein Befehl. Jetzt habe ich einen neuen Befehl. Immer Distanz halten, nicht wahr? Ich brauche was zu trinken. Wir haben keine Zeit. Eine kleine Stärkung. Gesundheit, Jill. Auf, dass die Röhre nicht eintrocknet. Major Wein. Auch deine nicht. Und besonders deine nicht, Mr. Lister. Kann ich auch etwas bekommen? Hier. Bitte sehr. Nein. Das ist ein Befehl. Ein Befehl, Wein. Ich hab's gehört. Würde aber sagen, ein blöder Befehl. Kein Befehl ohne Grund. Richtig. Dann wollen wir aber bitte mal den Grund für den hier feststellen. Zeit. Glaube ich weniger. Zeit ist immer so viel zur Verfügung, wie er will. Nein. Aber er quält die Frauen gern. Er mag Frauen nicht. So steht's mit Mr. Lister. Wein! Ich sag nur Nevis. Wieso? Warum musste Nevis sterben? Er hat nicht dicht gehalten bei seinem Mädchen, hat gesprochen. Und wer hat es behauptet? Er hat es selbst zugegeben. Wem gegenüber? Mir gegenüber. Als Einzigen. Das genügte. Das Mädchen war sowieso gefährlich. Und musste sterben. Ja, er hat sie getötet, jawohl. Jedes Urteil wird gemeinsam vollstreckt. Von uns allen. Aber nicht bei ihr. Und bei Nevis auch nicht. Ihr habt dem Prozess zugestimmt. Ja, auf Befehl. Aber jetzt fange ich an, die Dinge in einem anderen Licht zu sehen. Ich fange an, mich zu wundern und mich zu fragen. Was? Ob sich Mr. Lister nicht vielleicht nur das Mädchen vorknöpfen wollte. Vielleicht alles nur Schwindel, hm? Das wollen wir doch mal herausfinden. Verhafte ihn, Schill. Mr. Lister? Jawohl, Mr. Lister. Und nicht, dass er der erste Verräter in hoher Stellung wäre. Ich habe Bücher gelesen. Jawohl, habe ich. Ich, Major Wein, der Prolet, kann lesen. Ich weiß Bescheid über Verräter an der Spitze. Ich kenne Ihren Namen. Sag mir einen. Bitte? Gern. Unser General. Mr. Lister. Und was für ein Faschist, was für ein Schwein der ist. Die Verhandlung ist eröffnet. Verhandlung? Jawohl, Shell. Nimm die Waffe, du bewachst den Gefangenen. Im Namen der Freiheit, General Lister wird angeklagt, am heutigen 14.8. des Jahres 10 falsche Aussagen im Verfahren gegen General Levis gemacht zu haben. Und auf welchen Beweis stützt sich die Anklage? Auf dich. Du stehst hier und dein Bruder ist tot. Das ist eine Tatsache und Tatsachen lassen sich nicht leugnen. Eine weitere Tatsache ist, dass du ihn getötet hast. Außerdem, dass er ein Held war. Oder willst du abstreiten, Shale, dass er ein Held war? Ich? Nein. Also kann er kein Verräter gewesen sein. Also war der Verräter der Mann, der ihn ermordet und sich an seine Stelle gesetzt hat. Richtig? Ich würde sagen, ja. Ein Unsinn. Ein Militärgerichtshof des Volks spricht Unsinn. Hört, hört. Willst du vielleicht auch noch die ordnungsgemäße Zusammensetzung des Gerichts in Zweifel ziehen? Nur zu, nur zu. Ich sage gar nichts. Sag gar nichts. Erklärt sich für schuldig. Das Gericht nimmt die Erklärung an. Urteil schuldig, Strafe tot. Dann sind wir unser Zwei, Shale. Stimmt, du hast ja mein Urteil nicht aufgehoben. Drei. Drei? Ja, oder? Shale wird begnadigt. Eine Begnadigung kann nur von höherer Instanz ausgesprochen werden. Ich bin die höhere Instanz. Ich ernenne mich dazu. Kannst du nicht, geht nur per Beschluss. Das Wasser kocht. Dreh das Gas aus, Shale. Jawohl, Major. Ich nehme die MP so lange. Links im Schrank steht eine neue Büchse Tee. Wir haben das Wasser nicht zum Tee machen aufgesetzt. Sondern um sie zu verbrühen, Mrs. Follister. Plangemäß. Aber... Wir haben uns doch zu einem Unfall entschlossen. War schon aus, das Gas. Das Wasser ist übergekocht. Auch plangemäß. Kinder! Wahnsinnige Kinder! Wir sind keine Kinder. Kinder! Die Recht und Gerechtigkeit spielen und Schrecken und Tod verbreiten. Sie werden schon aufhören, uns Kinder zu nennen, wenn wir sie auf den Kopf schlagen. Ja, auf, Shale. Ein Verurteilter verspottet dich an den anderen Verurteilten. Stimmt. Jawohl, sehr richtig. Und das gilt für euch alle hier. So, an die Arbeit schlage ich vor. Aber Tee könntest du uns trotzdem machen, Shale. Wir haben was anderes zu tun. Du, nur du. Ihr seid noch immer Soldaten. Ja, wir tun, was du befehlst. Ja, trinken wir vielleicht eine Tasse. Möchtest du eine, Lister? Wir tun, was du befehlst. Ich möchte gern eine. Ich mache Tee, okay. Halt, hier geblieben. Hier befehle ich, nicht sie. Und was befehlst du? Was ich jetzt gern befehlen würde, ich sag's euch, wirklich gern würde ich befehlen, dass mir einer einen Becher voll mit so einem Tee macht, wie wir ihn in den Bergen getrunken haben. Schön heiß, schön stark, schön süß. Nicht so eine wässrige Brühe wie hier überall. Du hattest doch einen extra großen Becher, Shale. Erinnerst du dich an Shales Becher, Lister? Was? Shales Becher. Ob du dich an den erinnerst? Ich habe jetzt Befehl, Tee zu machen, oder nicht? Na, hör schon auf mit deinem verdammten Tee. Wo ist der eigentlich geblieben, der Becher? Welcher Becher? Und der große, den du in den Bergen hattest. Vergessen. Das glaube ich gern, nach all dem stinkigen Gesöff, das du daraus trinken musstest. Aber mit viel Zucker. Ja, du warst auch für Zucker. Weißt du noch, Shale, wie wir damals den Nachschublaster mit der Rumration hops genommen haben? Weiß ich noch, oh ja. Ich habe das Hauptquartier befehligt an dem Tag. Und wie haben Sie das gemacht? Das war ein 1A geplanter Überfall, der beste. Der Güterzug war der beste. Keinen einzigen Mann verloren. Feindfahrer und Feindbeifahrer sauber durchlöchert und einen 3-Tonner mit Nachschub erbeutet, ohne Kratzer. Der Güterzug war Nevis. Lebensmittel, Proviant, ja? Kompanieration für 14 Tage. Plus Zigaretten. Und Rum. Bei dem Überfall auf den Zug haben wir ein Maschinengewehr erbeutet. Weißt du noch, Shale, wie irgendeiner das Maschinengewehr vorführen wollte und so zum Glühen brachte, dass es sich festgefressen hat und nie mehr was anzufangen war damit? Das war nicht das von dem Zug. Was? Ich sag, das war nicht das MG, das wir bei dem Zugüberfall erwartet haben. Wir sprachen doch von dem Überfall auf den Nachschublaster. Bei dem warst du ja gar nicht dabei, Wein. Du bist im Hauptquartier geblieben. Ich hab nur getan, was mir befohlen war. Von dir! Von dir! Mann für Mann habe ich mir meine Leute ausgesucht für dieses Unternehmen. Deswegen der Erfolg. Auf! Alle an die Wand! Was? Tempo, Tempo, Tempo. Nein, nein, nicht, nicht. Das dürfen Sie nicht. Das können Sie doch nicht. Es nein. ist soweit, nein, Lady. Nein, habt wohl gedacht, ihr kommt davon. Ihr schafft's mit Quatschen. Habt wohl gedacht, ich bin blöd. Mich kann man reinlegen, ich taug nichts. Aber ich zeig's euch. Naja, aneinander. Nein. Naja, ihr haltet ja doch zusammen gegen mich. Gut, dann sage ich jetzt auch zusammen in die Grube. Ich wink euch nach. Sie werden dich kriegen. Jawohl, Mr. Lister, aber dich haben wir schon gekriegt. Das ist der feine Unterschied. Irgendwelche letzten Ansprachen? Tun Sie doch was! Das war Ihr Text, Lady. Danke, wer noch? Ich. Fass dich kurz. Als Mr. Lister gesagt hat, nicht durch Erschießen, habe ich die MP entladen. Die Munition habe ich hier in der Tasche. Oh. Oh mein Gott! Mein Gott, ja! Männer hier. Dürfen wir uns widersetzen? Die Urteile sind immer noch in Kraft. Sie können suspendiert werden, 24 Stunden jeweils, nach Ermessen des Gerichts. Nach Ermessen des Gerichts, Major Wein. Aber warum gehen Sie nicht zurück in Ihr Zimmer hin? Wohin? Und diskutieren die Sache aus. Was sollte das werden? Ihr Zimmer in? Was? Nichts. In Ihr Zimmer, meine ich. Und diskutieren das Ganze aus. Nein, Sie hätten beinahe gesagt, in der Lupus Street. Gott lohne es Ihnen, Lady. Hatte ich total vergessen, dass ich es Ihnen gesagt habe. Unsere Adresse gesagt? Wein? Unsere Adresse? Ja. Ja, ja, ja. In Kenntnis der Strafe? In vorübergehender Unkenntnis. In voller Absicht? Aus Versehen. Fahrlässigkeit. Grobe Fahrlässigkeit. Verhafte mich, Scheele. Ein Verurteilter kann nicht einen Nicht-Verurteilten verhaften, geschweige denn ein Gericht bilden. Dann verhafte ich mich selbst. Geht das? Ich kann mich auch selbst erschießen. Na, okay. Im Namen der Freiheit wird angeklagt, am heutigen 14.8. des Jahres 10, der Zuwiderhandlung gegen Paragraf 3 der Gesetze der Organisation, nämlich der Weitergabe von Informationen an den Feind. Beweis? Geständnis des Angeklagten. Bei Ausübung des Wachdienstes... Wachdienst nennen Sie das? Des sozusagen Wachdienstes bei der Gefangenen. Vorname? Ann. Ann Vollister ließ der Angeklagte sich auf ein Gespräch mit besagter Gefangenen ein, im Verlaufe dessen besagte Gefangene sich erkundigte, wo der Angeklagte wohne, worauf derselben die Adresse des Hauptquartiers der Organisation preisgab. Ich bitte um Kreuzverhör, General Lister. Warum hast du es getan? Weil ich durch imperialistische, bourgeoise Machenschaften korrumpiert worden war. Bereust du deine Tat? Jawohl, tue ich. Und ich bitte demütigst, das Gericht möge Gnade walten lassen. Und was jetzt? Lässt nicht walten. Urteil tot, Sitzung beendet, Gericht aufgelöst. Na, Wein? Herzlich willkommen. Guter alter Wein, braver alter Wein. Und wer suspendiert die Urteile? Ich. Na, du hast aber das Gericht aufgelöst. Ging ja nicht anders. Ich war rechtmäßig verurteilt. Das sind wir alle. Ja, Scheele. Ja, dann kann keiner von uns mehr ein Gericht bilden. Nein, Scheele. Und was jetzt? Keines der Urteile kann annulliert oder suspendiert werden. Aber wenn sie nicht annulliert oder suspendiert werden, müssen wir sie ja vollstrecken. Innerhalb einer Stunde. Soll das heißen, gegenseitig? Ja, bis auf den einen, der es an sich selbst vollstreckt. Der Wein hat gesagt, das würde er tun. Hab ich? Bevor du dich selbst verurteilt hast. Du hast gesagt, du könntest dich... Ja, ja, okay, ich hab's gesagt. Innerhalb einer Stunde. Ich bin der Erste. Zuerst kommt sie. Eine Handgranate wäre jetzt nützlich. Alle zusammen. Würde Ihnen denn das Spaß machen, ja? Spaß? Spaß macht's keinem. Dann lassen Sie es doch. Tun Sie es doch nicht. Was soll denn das heißen? Alle diese Verfahren, diese Urteile, das sind doch Hirngespinste, nichts als Hirngespinste. Habt ihr das gehört? Hab's gehört. Alles sinnlos, was wir tun. Nein, nicht sinnlos, aber... Ebenso gut können wir es aufgeben, will? Naja, wir wissen, was fällig ist, wenn wir es nicht aufgeben. Wir können ja vielleicht mal kurz die andere Möglichkeit anpeilen. Und die Organisation auflösen? Frieden machen. Das haben wir schon mal gemacht. Ja, dann tun Sie es doch wieder. Nach allem, was wir getan haben? Nach allem... Was wir getan haben, was heißt, war es etwa falsch oder was? Wir haben getötet. Okay, soll vorkommen im Krieg. Und jetzt machen wir Frieden. Wie? Indem sie weiterleben. Aber nicht mehr als Soldaten. Als was dann? Gewöhnliche Menschen. So wie die, die wir getötet haben. 37 insgesamt. Nevis mitgerechnet. Die sind tot, das ist vorbei. So vorbei wohl auch wieder nicht. Die einzige Möglichkeit, wenn sie ein normales Leben führen mit wollen. Mit Lampenschirmen. Was? Mit Lampenschirmen, wie hier. Und warum keine Lampenschirme? Was ist falsch an Lampenschirmen? Eben. Warum keine Lampenschirme, Scheele? Nichts ist falsch. Ich persönlich wäre ja noch mehr für was Bunteres, mit Blumen drauf vielleicht, oder Leuten in altmodischen Gewändern. Jedenfalls nicht für die eine nackte Glühbirne an der Decke, wie bei uns. Ach, ist das Ihr ganzer Komfort? Wir hätten uns mehr leisten können. Aber so leben Soldaten. Sie werden Freude haben an einer Veränderung. Könnte sein. Wir könnten wieder in die Schweiz fahren. Ich hab die vielen Berge, die hohen, so gern mit dem Schnee obendrauf. Und du, Mr. Lister? Ich? Ich wäre der Glücklichste von uns allen. Glaubt ihr, mir hat dieses Leben Spaß gemacht? Mit euren nassen Socken am Ofen? Mit Scheele, der in einen Marmeladentopf pisst? Zigarettenrauch vorm Frühstück, ranziger Butter in Weins Schrank? Gestank und Dreck in jeder Ecke? Und kein Moment allein sein oder Frieden? Ich? Morgens aufwachen und hören, wie eure schwitzenden Leiber sich wälzen oder schlaflos daliegen und eurem Geschnarche und Geschnorche zuhören? Gott, ist mir das widerlich. Und der Anblick, wie ihr da in eurem schmutzigen Unterhemden verschlafen auf eurem Betten sitzt und grunzt und euch kratzt. Und der Geruch von Essen gemischt mit Rasierseife und Abfällen von 8 Tagen. Ich? Und keine Freude an der Veränderung? Dann wären Sie sich ja einig. Hat mir nicht gefallen, deine Rede. Ich hab's nur einmal gemacht und das war Weihnachten. Und du hast doch gesagt, ich soll die Butter in meinem Schrank aufheben. Und rauchen tust du auch. Warum plötzlich so auf dem hohen Ross? Warum plötzlich alles falsch? Nicht plötzlich, Wein. Nicht plötzlich. Du hast doch immer gesagt, es gibt nur eins. Alles gemeinsam machen. Alles zusammen. Ja, solange wir zusammen waren. Und jetzt sagst du solche Sachen. Ja, jetzt sehe ich euch als Menschen. Und ihr seid dumm und ungebildet. Eine kümmerliche Gesellschaft. Und nicht sehr sauber. Und was bist du? Nicht sehr freundschaftlich. Kann man sagen. In alten Zeiten hätten wir ihn umgelegt. Klassenhass ist immer noch die Parole. Aber die Parole, armer Schäl, ist tot. Und damit ist alles gestorben? Nicht Sie. Nein, aber alles andere. Unser Leben in den Wäldern und Hügeln. Unser Kampf um die Freiheit. Alles tot? Wird alles wieder okay, Schäl. Wir zwei, wir bleiben zusammen. Du kannst auch mit mir kommen, Schäl. Als ein Diener. Bei uns gibt's keine Diener und keine Herren. Jetzt schon. Da kann man nur sagen, beneidenswert. Halt, hier geblieben. Sie habe ich ganz vergessen. Ich wollte nur die Tassen spülen. Nicht nötig. Machst du es, Schäl? Was? Sie erschießen? Nein. Warum? Kein Grund. Sie weiß, wer wir sind und wo wir wohnen. Die Hausnummer weiß sie nicht. Und bis sie die herausgefunden haben, sind wir auf und davon. Wie kommen wir dann zu dem Geld auf der Bank? Oh, verdammt, ja. Jawohl. Keine Schweizer Berge, keine Lampenschirme mit Blumen drauf, kein Nichts. 3 arme Männer. Aber ich verrate sie nicht. Bei voller Personenbeschreibung nur eine Frage der Zeit, bis sie uns geschnappt haben. Dann kriegen Sie mich dran für Sanderson, Wein für die Frau, die er ersäuft hat in Brighton. Und dich, Schäl, für das Kind, das du erstochen hast. Ich habe nie ein Kind angerührt. Nein, aber hast du eben den Abscheu in ihrem Gesicht gesehen, als sie glaubte, du hättest. Sobald wir draußen sind zur Tür, greift sie zum Telefon. Und jedenfalls kriegen sie dich dann dran für den Zigarettenkioskbesitzer in Händen. Töte sie, Schäl. Ich nicht und nicht so. Nicht, wenn kein Krieg ist. Was ist los mit dir? Hast du dich vergafft in sie? Ich? Sie widert mich an, aber sie ist kein Feind, nur eine Frau. Her mit dem Ding, gib mir's. Nein, nicht. Nein, mach du's, Lister. Du hast uns die Suppe eingebrockt, jetzt löffle sie aus. Da. Drehen Sie sich um. Nein, halt. Ich kann's nicht tun, habe ich gesagt. Ich kann's auch nicht sehen. Und komisch. Ich könnte es nur für dich tun, Schäl. Und für dich, Wein. Nein, wenn sie dann so da liegen, wenn du sie ansiehst, dann denkst du, das kann doch niemand Gefährliches gewesen sein. Kein Feind oder sonst was. Ach, erspar uns deine Philosophie. Wohin gehen wir? Nach Hause. Zusammen? Ein armer Mann sein? Nichts für mich. Gut, MP einpacken. Wir verlassen das Haus übers Dach. Schäl übernimmt die Spitze, ich folge als Zweiter. Wein sichert nach hinten. Auf der Straße Abstand 40 Meter bis zur Ampel. Dann schließen wir auf und kehren gemeinsam zum Camp zurück. Im Falle von Feindaktion schwärmen wir aus und sammeln am bekannten Punkt. Alles klar? Klar. Und Sie da, die Lady? Lass mal sie leben. Marsch, ab! Sie hörten Im Namen der Freiheit, Hörspiel von Giles Cooper, aus dem Englischen von Marianne de Barde und Hubert von Bechtolsheim. Die Personen und ihre Sprecher waren Lister, Herbert Fleischmann, Wein, Günther Strack, Schäl, Günther Neuze, N, Bruni Löbel, Gordon, Wolfgang Engels, Sergeant Latimer, Helmut Wüstmann, Aldrich, Ernst Peter Horn, Stationsvorsteher Reinhard Brocks. Regie Oswald Döpke.